Der südkoreanischen Internetzeitung Tongilus zufolge berief der Verein für Demokratie, Volksleben, friedliche Wiedervereinigung und Souveränität am 26. Juli vor dem Verteidigungsministerium eine Pressekonferenz ein und verlangte vom Verteidigungsminister Han Min-gu, der an der Spitze der Stationierung des Raketenabwehrsystems SAT in Südkorea steht, sofort zurückzutreten. Auch die Bewohner des Kreises Songju vom Bezirk Nordgyeongsang lehnten an diesem Tag den betrügerischen Vorschlag der regierenden Partei der Neuen Welt ab, für die Durchsetzung der SAT-Stationierung einen sogenannten Beratungsausschuss von dem Verteidigungsministerium, der Regierungspartei, dem Bezirk Nordgyeongsang und dem Songju-Komitee gegen die SAT-Stationierung zu bilden.